London, ein Paradies für Buchliebhaber, schon seit über 500 Jahren. Die Charing Cross Road ist ihr Mekka, ein Katzensprung vom Trafalgar Square. Aber wo ist die Kunstbuchhandlung Shipley Books? Wo ist der Kultbuchladen New Moon? Wo das Krimi-Buchgeschäft Murder One? Verschwunden. Stattdessen Sandwichketten, Wettbüros, amerikanische Cafés und große Buchhandelsfilialen, die sich die gigantischen Mieten noch leisten können. Wie Blackwell, ein alteingesessener akademischer Buchladen. Dort steht ein Ungetüm, das die Branche retten soll, als größte Neuerung seit Gutenberg gefeiert. Breit wie eine Tiefkühltruhe, halb Kopierer, halb Druckgerät, oben zwei Bildschirme, unten ein dicker Briefschlitz. Die sogenannte Espresso-Buchmaschine druckt und bindet innerhalb von 5 Minuten ein perfektes Buch. My name is Tak Yong Chong. It's about my painting, Black and White. Ich heiße Tak Yong Chong. Ich bin Malerin. Ich möchte ein Buch mit meinen Bildern drucken. Die erste Kopie kostet 15 Pfund. Wenn sie mir gefällt, lasse ich mehr drucken. 60 Seiten für 5 Pfund. Total billig. Mine is about 60 pages. It's pretty cheap. Besorgt und zögerlich überreicht das junge Mädchen dem Ingenieur ihre Diskette. Jake Jutton speist die Daten in den Computer ein. Sie besprechen das Format. Jake Jutton, Anfang 30, strahlt Ruhe aus, Unbeirrbarkeit und Optimismus. Mit engelhafter Geduld erklärt er die Optionen. Dann klickt er auf eine Ikone. Ein Dutzend Kunden und Schaulustige verrenken sich die Hälse, starren auf grüne, rote und blaue Kabel, gleißende Kurbelwellen, Pufferkolben. Daniel drückt einen Hebel. Nichts. Heath Robinson Technology. It works very, very eine verrückte Konstruktion. Sie funktioniert wunderbar, wenn sie funktioniert. Aber selbst der Anblick der Sorgenteile ist das reine Vergnügen. Der Drucker macht einen Ruck, dann spuckt er die Blätter in ein Tablett. Markus Miles, ein älterer Herr, ist entzückt. I think this is amazing. Einfach erstaunlich. Hier kann ich ein einziges Buch drucken lassen ohne Zwischenmann, ohne Verlag. Bis zu 800 Seiten für nur 15 Pfund. Jedes weitere Exemplar kostet nur 2 Pence pro Seite. Bei 250 Seiten sind das 5 Pfund. Ein technischer Durchbruch. Vor 20 Jahren hat Markus Miles begonnen, seine Familiengeschichte aufzuschreiben. Ich habe immer wieder Pausen eingelegt, aber jetzt bin ich endlich fertig. Ich will erst das Musterexemplar sehen und dann mindestens 200 Stück bestellen. Ein unauffälliger Herr schält sich aus der Menge, Phil Jameson, Sprecher der Buchhandlung Blackwell. Die Espresso-Buchmaschine kann auch blitzschnell Exemplare nachdrucken, die gerade nicht vorrätig sind, erzählt er mit feinem Stolz. Per Internet hat das Gerät Zugriff auf eine zentrale Datenbank mit rund 500.000 Titeln, darunter Werke, an denen niemand mehr die Verlagsrechte hat oder die längst vergriffen sind. Neulich kam ein Herr, der jagte seit 34 Jahren hinter einem Buch her. Wir loggten uns per Internet in das Archiv ein und druckten das Faksimile. Er hat sich wahnsinnig gefreut. Das Repertoire der Titel wird ständig erweitert. Die zentrale Datenbank berechnet auch, was den Autoren und Verlagen zusteht. Inzwischen druckt die Espresso-Buchmaschine schon den Einband, klebt, bindet und schneidet die Innenseiten. Jake Jutton hält ein geflochtenes Körbchen unter den Briefschlitz. Es bleibt leer. Jake legt sich flach auf den Boden. Nach langem Stochern ortet er das Objekt. Es ist durchgefallen. Aber nichtsdestotrotz ein perfektes Taschenbuch, das sich in nichts von seinen Artgenossen auf den Regalen unterscheidet. Mit freundlicher Nachsicht kommentiert Phil Jameson den kleinen Fauxpas. Typische Geburtswehen. Sein Glaube an die Espresso-Buchmaschine ist unerschütterlich. Damit können Buchläden ihr Sortiment enorm erweitern und im Gegensatz zu Online-Anbietern sofort auf jeden Kundenwunsch reagieren. Gleichzeitig sparen wir unendlich viel Platz, ein Riesenvorteil, vor allem für kleine Geschäfte. Besonders toll finde ich auch, dass wir Zugriff auf ausländische Bücher haben, für eine so internationale Stadt wie London ganz wichtig. Books in different languages. Noch kostet die Espresso-Buchmaschine 70.000 Pfund. Aber in ein paar Jahren ist sie auch für kleinere Läden erschwinglich. Zu spät für viele Buchgeschäfte, die aus der Charing Cross Road verschwunden sind, meint Anthony Rees-Jones. Der Gentleman sitzt an einem zierlichen Schreibtisch in seinem Antiquariat, Henry Podes Books Limited, und nippt an einem irischen Whisky. Von ihm aus können sich Espresso-Buchmaschinen wie Bankomaten vermehren. Sein Geschäft überlebt auch ohne. Wir verkaufen ganz spezifische Bücher, die vergriffen sind. Johnsons Lexikon zum Beispiel für 1.500 Pfund. Das ist kein Vergleich zur Paperback-Ausgabe. Mit unverhohlenem Wohlwollen deutet Anthony Rees-Jones auf seine Regale, bis zur Decke mit kostbaren Bänden gefüllt. Selbst die Luft in seinem Antiquariat riecht veredelt. Wir haben Bücher, die online gar nicht zu finden sind. Außerdem ist es etwas ganz anderes, ein vergriffenes Buch übers Internet aus Kentucky zu bestellen, als persönlich in einen Buchladen zu gehen.